Deutschlandfunk Kultur Tonart. Sie war mehr als nur die Frau von John Coltrane. Sie war eine der wichtigsten Figuren des spirituellen Jazz der 60er und 70er, Alice Coltrane. Zu seinen Lebzeiten, also zu Lebzeiten von John Coltrane, war sie die Pianistin in seinem Quartett. Nach seinem Tod zog sie sich aus dem Jazz zurück, wandte sich östlichen Religionen zu und fand eine ganz eigene Art, sich klanglich auszudrücken. Meditativ, mit lang gehaltenen Tönen auf der Orgel, an Klavier und Harfe versank sie in Klangwolken und auch als Sängerin zelebrierte sie Musik als eine Art Andacht, als religiöse Gebetsübung. Nun steht die Jazzwelt oder die Heilsuchenden, je nachdem, vor einer kleinen Sensation. Ein verschollenes Album von Alice Coltrane aus dem Jahr 1982 erscheint jetzt neu. Es sind hymnische Lieder, die sie damals nur an Studenten ihres Ashrams in Los Angeles auf Kassette verteilt hat. Ihr Sohn Ravi Coltrane hat die Aufnahmen entdeckt und neu gemastert. Und Oliver Schwesig hat mit ihm über diese Aufnahmen und ihre Wiederentdeckung gesprochen. Eins wird gleich bei den ersten Akkorden dieser neuen Platte von Alice Coltrane klar. Diese Musik braucht Zeit. Der versunkene, kontemplative Gestus der Tracks auf Kirtan Turiya Singhs überträgt sich auf den Hörer erst nach etwas Anlauf. Aber dann entfaltet er eine unglaublich beruhigende Kraft. Zugegeben, wer hier verschollenen Spiritual Jazz erwartet hat, von ihrer legendären Impulse Band aus den 70ern beispielsweise, der wird enttäuscht. Anfang der 80er, als diese Aufnahmen entstanden, war Alice Coltrane schon ganz woanders unterwegs. Man hört hier eine Stunde lang ihre Stimme und die Wurlitzer Orgel, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es sind Sanskrit-Gesänge, damals Teil religiöser Feierlichkeiten in ihrem Ashram. Ursprünglich waren die Songs auch arrangiert mit Streichern und Soundeffekten. Die Originale kann man auf YouTube hören. Ravi Coltrane entschied, die Stücke nur auf Gesang und Orgel zu reduzieren. Musikalisch ein Gewinn, aber keine leichte Entscheidung, wie er sagt. There's a purity to the music that I'm sort of duty bound to protect. Diese Musik hat eine Reinheit, die ich auch schützen wollte. Aber mir wurde schnell klar, das ist das Erste, was überhaupt auf Band landete. Nur der Gesang meiner Mutter und ihrer Orgel. Das ist auch der Originalsound, den ich immer hörte, als ich damals von der Schule kam. Jeden Tag saß meine Mutter mit diesen Gesängen an der Orgel. Und was man hier hört, ist die reine, unverfälschte Alice. And you know, singing to herself quietly, you know, it's really the pure Alice is what you get. Man hat beim Hören den Eindruck, einem Gottesdienst beizuwohnen. Die feierliche Gospel-Atmosphäre schwebt über jedem Stück. Darin liegt auch der Schlüssel zu dieser Musik. Alice Coltrane verbindet fernöstliche Traditionen mit amerikanischem Gospel. Die ältere Coltrane erinnert sich an die Zeit als junge Orgelspielerin in der Detroiter Kirche in den 40ern. Oder jazzgeschichtlich gesehen, der Geist des Spiritual Jazz schlägt den Bogen zu seinen Wurzeln. Nandewa. Ravi Coltrane war Teenager, als diese Aufnahmen entstanden. Hat sich das Bild von seiner Mutter verändert durch die Wiederentdeckung dieser Musik? She just a very, very devoted person and a very, very serious person. Sie war eine sehr gläubige und ernsthafte Person. Und das höre ich auch in diesen Aufnahmen. Ich hatte ihre volle Gesangsstimme bis dahin auch noch nie gehört und war damals ziemlich beeindruckt von dieser Stimme. Und als 16-Jähriger hast du manchmal nicht immer verstanden, warum deine Mutter nun in dieser spirituellen Welt verschwindet. Aber im Rückblick verstehe ich, das war eine große Leidenschaft von ihr. Und diese Freude spürt man in diesen Songs. And you can hear that joy that she experienced singing these songs. Tell it no, run on your home. Man darf nicht den Fehler machen und dieses Album als Jazzplatte hören und sie auch nicht als Meditationsbeschallung abtun. Es geht um eine spirituelle Freude, die hier musikalisch zelebriert wird und die universellen Charakter hat. Denn es ist eine tief beruhigende Musik, irgendwie passend für unsere unruhigen Zeiten. Nach dem Tod von Alice Coltrane 2007 war das bisher die intensivste Begegnung mit seiner Mutter, sagt Ravi Coltrane, und wird zum Schluss des Interviews noch sehr persönlich. So for me, when we started to mix this new record, it was mixed remotely. The engineer. Wir haben die Bänder ferndiagnostisch gemastert. Mein Techniker war in Los Angeles und ich hier in Brooklyn. Und als er das erste Mal auf Play drückte und ich die Stimme meiner Mutter ganz klar hörte, als wäre sie hier neben mir im Raum, das hat mich total umgehauen. Ich sprang aus meinem Stuhl, weg von den Lautsprechern und musste mich erstmal sammeln. So ein enormes Gefühl, sie zu hören und ihre Anwesenheit zu spüren, das ist einfach etwas Besonderes für mich. It was just a powerful feeling to hear her and feel her presence in the room, you know. It's a very special sound for me. They are